schlage diesen Wisch, der mir keine Arbeit gibt. Die Schlange Fotze kassiert einen Tritt. Ich bereue diesen Fick, die Notebelt ihre Kohle und zerstört meinen größten Traum. Die Menschheit ist der größte Abschaum am lebenden Organismus. Ich verfalle dem Faschismus meiner eigenen Glaubenssache. Alles, was ich kenne, ist die Rache. Und die soll ihr Bastarde mir lassen. Ich ersetze Lieben durch Hassen. Ich will und muss meiner Tochter ein guter Vater sein. Also balle ich eine Kugel ins Hirn rein. Wirre Gedanken, mein Kopf fickt. Menschen fallen in deiner Stadt, die Bombe fickt. Ich hasse mich, ich hasse dich, denn wir sind menschlich. Denn wir sind menschlich. Sei nicht dumm, sprich nicht mit mir. Denn dein Dreck interessiert mich nicht, bald ist es aus mit dir. Ich hasse mich, ich hasse dich, denn uns treibt die Gier. Denn uns treibt die Gier. Die Menschen laufen durch die Straßen so wie Vieh. Beim Betrachten kommt nur ein Gedanke, ich hasse sie. Draußen in der Stadt sieht man all die dummen Fressen, dumme Bitches und Fettsäcke, die sich noch mehr Fettern fressen. Die Dummheit, die regiert und die Menschen sind zum Kotzen. Wenn ein Unfall passiert, sind doch alle nur am Glotzen. Jeder nur für sich, denn der andere ist egal. Doch bald zünde ich die Bombe und die Menschheit war einmal. Wirre Gedanken, mein Kopf fickt. Menschen fallen in deiner Stadt, die Bombe fickt. Ich hasse mich, ich hasse dich, denn wir sind menschlich. Denn wir sind menschlich. Sei nicht dumm, sprich nicht mit mir. Denn dein Dreck interessiert mich nicht, bald ist es aus mit dir. Ich hasse mich, ich hasse dich, denn uns treibt die Gier. Denn uns treibt die Gier. Der Wecker klingelt. Ich schaff frischig, das ist die Zeit, die am Tag meinen Arsch fickt. Lieber einen Arsch fickt, wo der Anus reißt. Wie mein Geduldsfaden auf der Stirn Angst schweißt. Wenn ich Menschen sehe, wenn ich sie reden hör, krieg ich den Hass und bin verstört. Manche Menschen scheinen normal zu sein, aber ich sehe Menschen nicht anders als ein Schwein. Wirre Gedanken, mein Kopf fickt. Menschen fallen in deiner Stadt. Ich hasse mich, ich hasse dich, denn wir sind menschlich. Denn wir sind menschlich. Sei nicht dumm, sprich nicht mit mir. Denn dein Dreck interessiert mich nicht, bald ist es aus mit dir. Ich hasse mich, ich hasse dich, denn uns treibt die Gier. Denn uns treibt die Gier. Wirre Gedanken, mein Kopf fickt. Menschen fallen in deiner Stadt, die Bombe fickt. Ich hasse mich, ich hasse dich, denn wir sind menschlich. Denn wir sind menschlich. Sei nicht dumm, sprich nicht mit mir. Denn dein Dreck interessiert mich nicht, bald ist es aus mit dir. Ich hasse mich, ich hasse dich, denn uns treibt die Gier. Denn uns treibt die Gier.